Chillen im Benz. Rolli Kenz. In den Trends. Pennen in Hotels. Ey, Jacke von LS. SUV Modell. Klasse S. Machen Geld. 7 Mill. Ich will weg. Immer noch keins. Ja. Quavo. Ja. Lambos. Ja. Rang in den Rolli. Ja. Hab ein Motiv. Ja. Baller wie Tony. Ja. SUVs. Ja. Flex on Weed. Ja. Ja. Check, Ilo, Ilo hinter meinem Rücken, zähle ich eine Bündel. Baby, komm auf mein Zimmer, doch keine Küsse. Rapper reden und reden, doch keine Schüsse. Gib mir ein paar Gründe und ich baller mit 4-5. Check auf dein Gürtel, verleih die Flügel. Rolle im Ghetto ist keine Lüge. Guck auf die Kette, ist keine Lüge. Ja! Rockstar, chill im Zentrum. Check mein Coca, Tick und Esgut, 7. Ist so. Immer noch keins! Ja! Quattro! Ja! Lambos! Ja! Tag in the Rally! Ja! Hab ein Motiv! SUVs, Flex on Weed. Ich geb Kickdown, Kripo suchen mich mit Bildern. Ich schieße scharf, alle meine Feinde zittern. Ich geb Gas, viele wollen mich dran hindern. Zu viel Hass, zu viel Brother sind da Gitter. Ich roll mit nur Auto AZ, hab ne Schaffe unterm Bett. Es geht nur um das Geschäft. Warum redest du so viel, Kolleg? Ich konnte es alleine schaffen. Was für Rücken, ja Kolleg, du gehst alleine schlafen. Ja, ich komme mit einem vollen Magazin. Bra. Sagt der Hure im Ferrari, dieser Klack, komm. Komm klar. Denn er ist nur geliebt. Baby, er ist nur geliebt. Gib ihm. Bra. Immer noch keins. Ja. Quavo. Ja. Lambos. Ja. Tag in der Rally. Ja. Habe ein Motiv. Ja. Baller wie Tony. Ja. SUVs. Ja. Flex on Weed. Ja.